August Gottlieb Meissner. Kriminalgeschichten. Der Mörder aus Bruderliebe. Katharina H. war eine 18- bis 19-jährige, von Gestalt nicht uneben, von Denkungsart ziemlich wollüstige böhmische Landdirne. Da sie das einzige Kind ihrer Eltern und zukünftige Erbin eines recht artigen Bauerngutes war, so bewarben sich viele junge Burschen um ihre Gunst. Sie gab dem Sohne ihres Nachbarn, Anton S., sichtlich den Vorzug vor allen anderen. Er machte immer ihren Tänzer in der Schenke, ihren Begleiter auf Kirch- und Spazierwegen. Auch ihr Kammerfenster fand er des Nachts offen. Doch ihre Eltern stimmten nicht zu dieser Wahl. Sie untersagten ihr streng und plötzlich allen Umgang mit ihm und zwangen sie endlich, einen Schmied aus der nahegelegenen Stadt C. zu heiraten. Diese Heirat schlug aus, wie gezwungene Ehen gewöhnlich ausschlagen. Der vor der Hochzeit schon verhasste Gatte ward ihr nach derselben noch verhasster. Alltäglich zankte sie sich mit ihm. Was sie wusste und konnte, tat sie ihm zum Possen. Auch mit ihrem vorigen Liebhaber setzte sie unter der Hand den vertrautesten, jetzt zweifach unerlaubten Umgang fort. Ziemlich lange hielt die Geduld des beleidigten Ehemannes aus. Doch unermüdlich war sie keineswegs. Da er anfangs das Nachgeben und dann die ernstliche Vermahnung fruchtlos versucht hatte, so schritt er endlich zur Schmiederhetorik und ließ sie seine schwere Hand tüchtig fühlen. Sie lief wehklagend zu ihren Eltern, doch diese versicherten, es sei ihr Recht geschehen. Auch hier ohne Unterstützung kroch sie zwar daheim dem Scheine nach zum Kreuze, doch im Herzen hegte sie Gift und Galle. Zu allem, selbst zu den schändlichsten Gegenmaßregeln, hielt sie sich nunmehr für berechtigt. Sie erklärte daher bei der nächsten heimlichen Zusammenkunft ihrem Buhler geradezu, sie halte es nicht länger bei ihrem Wüterich aus. Er müsse ihr von ihm helfen, oder er habe es nie gut mit ihr gemeint. Sein eigener Vorteil sei damit verbunden, denn so wie sie jetzt Witwe werde, stehe sie auch unter niemands Botmäßigkeit mehr, sei fast noch einmal so reich als vorher und werde dann ihm mit Freuden ihre Hand reichen. Anton stutzte gewaltig bei dieser Rede und meinte, das Ding sei sehr schwer, wo nicht gar unmöglich auszuführen. Aber sie wusste ihm alles leicht zu machen, zeichnete sogar ihm Schritt vor Schritt den Weg vor, den er einzuschlagen habe. Übermorgen, sagte sie, sei es Sonntag und zugleich der Namenstag ihres Vaters. Ganz gewiss werde sie dann nebst ihrem Manne ins elterliche Haus gehen. Indessen wolle sie sich nach Möglichkeit zwingen, ihrem Untiere recht schön tun und ihn dadurch kirren, dass er sie diesen Sonnabend in die Schenke zur Musik führe. Dort wolle sie bleiben bis gegen 11 Uhr. Wenn sie nun heimgingen, führe sie ihr Weg bei einem Teiche zwischen einigen Weiden hin, wo es am Tage schon düster und des Nachts gewiss völlig einsam sei. Hier solle Anton aufpassen. Zum Zeichen, dass sie es wären und niemand sonst mitgehe, wolle sie von Weitem schon ein Liedchen trällern. Dann solle er rasch hervorspringen, ihrem Mann entweder einen Strick über den Kopf werfen oder mit einem Beile einen so kräftigen Streich aufs Hinterhaupt versetzen, dass er hinstürze. Sie selbst wolle ihn dann schon erdrosseln helfen. Dass sie zwei, eines einzigen, der sich dessen nicht vermutend und überdies wahrscheinlich halb trunken sei, Meister werden würden, sei gar keine Frage. Sie fiel, indem sie dies sagte, ihrem Liebhaber um den Hals, wies ihm die Merkmale der seinetwegen, wie sie vorgab, erhaltenen Schläge, streichelte, herzte ihn, weinte wohl ein paar Tränen. Kurz tat alles Mögliche, um ihn anzufeuern, und er, widerstand nicht länger. Mit Hand und Mund ward man einig, dass der verhaßte Ehemann die Mitternachtsstunde des nächsten Sonntags nicht mehr schlagen hören solle. Zur Vermeidung alles Argwohns wolle man nach vollbrachtem Morde ihn berauben, und seine Mörderin, absichtlich hier und da blutrünstig geritzt, solle in die nächsten Häuser eilen, allda Räuber oder Mörder schreien und die Leute zu Hilfe rufen, wenn keine Hilfe mehr möglich sei. So schied man voneinander. Aber kaum war Anton wieder allein, kaum überdachte er, was er versprochen hatte, genauer, da stellten sich auch schon wieder Bedenklichkeiten in Menge bei ihm ein. Der Schmied war ein großer, baumstarker Kerl, wenn der erste Schlag in der Dunkelheit oder Eile ihn verfehlte, wenn er dann selbst über seinen Angreifer herfiele, wenn der genossene Trunk seine ohnedem beträchtlichen Kräfte eher verstärkt als geschwächt hätte, wenn auf seinen Rufen andere Menschen herbeieilten. Alles dieses waren Möglichkeiten, die in Antons Kopfe bald zu Wahrscheinlichkeiten wurden, welche den ganzen Sonnabend ihn tiefsinnig umhertrieben und ihn endlich Sonntagmorgens zu dem Entschluss bewogen, noch einen Gehilfen sich anzuwerben. Er hatte einen Bruder, Georg mit Vornamen, der einige Jahre älter und Knecht auf einem benachbarten Meierhofe war, ein guter, ehrlicher Bursche, der mit Bruder Anton stets in bestem Einverständnis gelebt, um seine ehemalige Liebschaft mit Katharinen gewusst, die Fortdauer ihres Umgangs ebenfalls schon gemerkt, doch nie in etwas sich eingemischt hatte. Zu ihm ging jetzt Anton, vertraute ihm alles haarklein und schloss mit der Bitte, abends seinen Begleiter und Beistand zu machen. Aber mit Abscheu verwarf Georg einen solchen Vorschlag. Mit dem wärmsten Eifer drang er in seinen Bruder, das ganze Unternehmen aufzugeben, nicht bloß von der Seite der Gefahr, mehr noch von der Abscheulichkeit des Verbrechens selbst nahm er seine Gründe her. Dass ein Weib mit solchen Vorsätzen durchaus nicht Liebe verdiene, dass den Vollbringer einer so abscheulichen Tat, auch wenn sie unentdeckt bliebe, sein Gewissen durchs ganze Leben elend mache. Das stellte er ihn mit den hellsten Farben vor und ließ nicht eher ab, bis er von ihm das Versprechen erhielt, seinem Anschlag wenigstens für diesmal noch zu entsagen. Anton hatte bei des Bruders letzten Worten wirklich gerührt zu sein geschienen, hatte ihm mit merklichem Zittern die Hand darauf gegeben, dass er von ihm nach Hause gehen und nach Sonnenuntergang nicht mehr vor die Türschwelle, geschweige an den bewussten Ort, sich begeben wolle. Gleichwohl traute Georg nicht völlig. Nach dem Abendessen, als er alle ihm zukommende Arbeit verrichtet, erbat er sich von seinem Dienstherrn die Erlaubnis, noch ein Stündchen wegzugehen und eilte ins väterliche Haus. Anton war nicht da. Georg sah in der Schenke nach und fand ihn dort ebenso wenig. »Ha, was gilt's? Er lauert schon am Teiche«, so dachte er und flog gleichsam mehr hin, als dass er ging. Sein Argwohn war leider nur zu gegründet. Er traf ihn hinter einer dieser Weiden, mit Strick und Beil bewaffnet. »Jetzt«, dies bezeugte nachher beim Verhör Anton selbst mit Tränen, »jetzt wandte Georg noch einmal alle ihm mögliche Beredsamkeit an, seinen Bruder zur Rückkehr zu bewegen. Da er wohl sah, dass sein Gewissen durch Leidenschaft und Eigennutz verelendet, sich über alle Sträflichkeit der Tat wegsetzte, so suchte er ihn durch Vorstellung der Unmöglichkeit, dass so ein Mord unentdeckt bleibe, zu schrecken. Ja, er schwur hoch und teuer, dass er jetzt gleich zum Richter hineilen, alles anzeigen und diesem Bubenstück zuvorkommen wolle, wenn Anton nicht stracks mit ihm heimgehe. Diese letzte Drohung wirkte. Anton entschloss sich zum Mitgehen. Aber indem er kaum einige Schritte fortgeschlichen war, schlug es auf dem Kirchturm in C 11 Uhr. Und indem der Zaudernde stehen blieb, um, wie er sagte, zu zählen, hörte er von weitem schon die unselige Losung, hörte singen und erkannte gar leicht Katharinens Stimme. Unaufhaltsam riss er sich jetzt von seinem Bruder los und stürzte auf den Ort zu, von wannen der Schall herkam. Stockstill und unentschlossen stand Georg einige Augenblicke da. Was sollte er auch tun? Dem Wütenden nacheilen, ihn rufen, seinen eigenen Bruder verraten? Oder auf dem Heimweg fortschreiten und alles gehen lassen, wie es gehe? Doch was darauf folgte, war noch peinlicher, denn kaum ein oder zwei Minuten später vernahm er ein dumpfes Getöse, rasch darauf einen harten Fall und Antons Ruf: »Um Gottes Willen, Bruder, zu Hilfe! Er bringt mich um!« Hier verließ Georgen alle Fassung, ja vielleicht alles Bewusstsein. Ohne zu wissen, was er eigentlich tue, flog er hinzu, erblickte, so viel es der Ort und die Düsterheit der Nacht zuließen, zwei Männer, die auf dem Erdboden zusammenringend lagen, und hörte, daß der untere nochmals röchelnd rief: »Bruder, rette mein Leben, schlage zu!« Nicht einmal einen Stock hatte Georg in der Hand, aber leider sah er in diesem Augenblick das Beil blinken, das Antons Faust beim Fall entsunken war. Rasch griff er danach und führte aufs Haupt des oben liegenden Schmieds einen so gewaltigen Streich, daß dem Unglücklichen stracks die Hirnschale zerspaltete und er mit einem lauten, jammervollen »Jesus Maria« seinen Gegner fahren ließ. Leicht wandte sich Anton nun wieder hervor und erdrosselte denjenigen vollends, der ohnedem schon mit dem Tode rang. Alles dies war das Werk einiger wenigen grässlichen Minuten. Georg hatte gleich nach vollführtem Streiche das unselige Werkzeug des Mordes weit von sich weggeschleudert. Ohne weiter auf seines Bruders Zuspruch zu achten, ohne einen Augenblick länger zu verziehen, floh er querfeldein über Äcker, Steine, Gräben seiner Heimat zu. An Beraubung des Ermordeten gedachte er nicht weiter. Kaum war er sich so viel gegenwärtig, dass er das weggeworfene Beil aufsuchte und mitnahm. Auch die Ehebrecherin, trotz des kalten Blutes, womit sie den Plan der ganzen Schandtat entworfen, trotz der Genauigkeit, womit sie anfangs ihn befolgt hatte, war nachher gewaltig von ihrer Rolle abgewichen. Schon an dem kleinen, für sich unbedeutend scheinenden Umstand, dass der Angriff nicht, wie verabredet wurde, hinterrücks, sondern vorwärts geschah, scheiterte ihre Fassung. Als sie nun vollends sah, dass jener erste Streich nicht genüglich wirke, dass der entschlossene Mann seinen Angreifer packe und werfe, da entsank ihr aller Mut, mit Hand anzulegen. Sie ergriff die Flucht und schrie so ängstlich: »Hilfe, Hilfe!« als ob sie wirklich dieselbe wünsche. Zwar faßte sie sich in einer ziemlichen Entfernung wieder, blieb stehen, horchte, erkannte Antons Stimme und schöpfte Hoffnung, daß ihr Bubenstück doch noch gelungen sei. Aber umzukehren wagte sie doch nicht, weitern Lärmen zu machen noch minder. Sie wanderte vielmehr so geradezu nach Hause, legte sich so unbefangen zu Bette, als habe sie nichts mehr zu besorgen, zu verantworten, zu verheimlichen. Sehr natürlich, dass daher am andern Morgen, als man den Leichnam fand und die Gewalttat, die mit ihm vorgenommen worden, erkannte, sehr natürlich, dass dann der erste Verdacht seiner Ermordung oder wenigstens einer Teilnahme an derselben diejenige Person traf, die mit ihm ausgegangen, ohne ihn heimgekehrt und, wie man wohl wußte, zuweilen in Zwiespalt mit ihm gewesen war. Sie ward verhaftet, leugnete ein paar Stunden durch alles und gestand dann, was sie wußte. Georgs Mitschuld war ihr selbst fremd. Diese erfuhr man erst bei Antons Gefangensetzung und erstem Verhör. Als der Unglückliche die Gerichte ins Haus seines Dienstherrn eintreten sah, ging er ihnen selbst entgegen und gestand, noch ungefragt, mit tausend Tränen sein unwillkürliches Vergehen. Gern hätten im Verfolge die Urteilssprecher das Schicksal dieses Unglücklichen gemildert, doch der Buchstabe der Landesgesetze war allzu klar dagegen. Es wurden ihm 8 Jahre harten Gefängnisses, der Ehebrecherin aber 30 und ihrem Buhler 15 Jahre zuerkannt. Wohl möglich, dass vielen Lesern diese Geschichte sehr gleichgültig scheint, weil sie nur Personen vom niedrigsten Stande aufführt. Aber auf mich, als ich sie zum ersten Mal aus dem Munde eines der glaubwürdigsten, mit jenem Umstande des Verhörs genau bekannten Zeugen erfuhr, machte das Schicksal dieses unglücklichen Jünglings einen so tiefen Eindruck, dass ich es viele Tage lang nicht aus dem Sinn mir schlagen konnte. Armer Georg, als du so warm deinem Bruder abrätest, als du hineiltest, ihn vom Morde zurückzuweisen, da ahntest du gewiß nicht deine eigene Verwicklung in seine Freveltat. Nicht, dass du ein Beispiel mehr werden solltest. Wie wenig irgendein Mensch für die Unsträflichkeit seiner nächsten Stunde sichere Bürgschaft leisten könne. Unkeusche, Mörderin, Mordbrennerin und doch bloß ein unglückliches Mädchen. Ein angesehener Kaufmann zu Nowgorod hatte eine einzige Tochter und sparte um desto weniger bei ihrer Erziehung Mühe und Kosten. Beide waren auch nicht vergebens angewandt. Das Mädchen hatte, als sie herangewachsen, alle Eigenschaften, die man jetzt von einem wohlgebildeten Frauenzimmer fordert, und besaß noch ein gutes, unverdorbenes Herz. Kein Wunder daher, dass dieses reizende Geschöpf bald ein Augenmerk vieler junger Männer ward und dass manche Mütter bei ihrem Anblick mit sehnlichem Wunsch an die Lieblinge unter ihren Söhnen dachten. Jetzt, als sie soeben kaum zur völligen Blüte gekommen war, bewarben sich 2 Kaufleute um sie. Auch hier fand sich der so gewöhnliche Fall, dass der angenehmere Mann nicht reich, der reichere nicht angenehm war. Dass dieser an den Vater, jener ans Mädchen selbst sich verwendete, und dass dieser elterliche Vertröstung, jener aber Gegenliebe erhielt. Als der Vater in der Person seines Begünstigten der Tochter einen künftigen Gemahl vorstellte, sparte diese weder Bitten noch Gründe noch Schmeicheleien, um ihn zu bewegen, dass er seine Wahl gegen die ihre umtausche. Aber sie erreichte nur halb ihren Zweck. Er liebte seine hoffnungsvolle Tochter so innig, dass er ihr endlich mit Wort und Handschlag versprach, nie einen Mann ihr aufzudringen. Aber er bestand dagegen auch ernstlich und vielleicht gern mit einiger Schärfe darauf, dass sie ihrem Günstling nicht minder entsagen solle. Und das Ende vom Liede war, dass wirklich beide abgewiesen wurden. Das Mädchen hatte das Versprechen, ihren Liebhaber zu verabschieden, in wahrem Ernste getan. Als sie aber nachher hörte, dass er, ihrer anscheinenden Härte ungeachtet, ebenso standhaft auf seine Neigung beharre, als jener väterliche Günstling sich bald zu trösten gewusst habe, da blieb freilich immer noch ein Funken der alten Zärtlichkeit zurück. Und so standhaft sie eine geraume Zeit hindurch seine wiederholten Bewerbungen abwies, so brachte er es doch durch Bestechung einer Aufwärterin, und zwar einer, die nicht vom letzten Schlage war, endlich dahin, dass sie sich wieder etwas von ihm vorerzählen ließ, dass sie bald darauf abermals seine Briefe und zuletzt gar seine Besuche annahm. Man pflegt den Russinnen schon als Kind in der Wiege eine Aufwärterin zu geben, die nachher durch ihr ganzes Leben bei ihnen bleibt und mir viel Ähnlichkeit mit jenen Ammen der Alten zu haben scheint, die wir im Homer, Terenz und anderen treffen und die gewöhnlich ihrer Saugtöchter Freundinnen bis zur Mannbarkeit und selbst bis in ihr Alter blieben. Als sie einst so beisammen in Gesprächen der Liebe, und zwar wirklich unschuldigen Gesprächen, saßen, trat die Alte bestürzt herein und meldete die Ankunft des verreist gewesenen Vaters. In dieser Angst war kein anderer Rat, als den Geliebten schnell ins Bett zu verbergen und ihn mit einer Menge Federkissen aufs Beste zuzudecken. So empfing man den Vater. Dieser setzte sich gerade aufs Bett hin, blieb eine geraume Zeit darauf sitzen und ging endlich, nach mancher langen Erzählung, die seine Tochter ihm gern geschenkt hätte, ohne etwas zu merken, hinweg. Das Mädchen eilte nun sogleich, ihren Liebhaber zu befreien. Die Eilfertigkeit, mit welcher sie die Federbetten hinwegriss, kann man sich leicht vorstellen. Aber kaum den Schrecken, mit welchem sie ihn tot durch ihre Schuld fand. Denn der Vater hatte sich gerade auf den Kopf dieses Unglücklichen gesetzt. Mit einer Standhaftigkeit, die wohl Heldenmut genannt zu werden verdient, hatte dieser Letztere selbst in den Todesängsten sich nicht gerührt und war erstickt. Ein solcher Anblick war schrecklich, oder vielmehr tötend beinahe für das arme Mädchen. Nichts ließ sie unversucht, ihren Geliebten ins Leben zurückzurufen. Alles umsonst. Und was nun mit dem Leichname anfangen? Sich jetzt der Härte eines Vaters ausgesetzt, einer gerichtlichen Untersuchung bloßgestellt, vielleicht gar mit Kerker und Leibesstrafe belegt zu sehen? Wie fürchterlich war diese Aussicht! Der Rat der alten Kupplerin fand daher endlich Beifall. Der Bediente ihres Vaters, ein hässlicher Kerl von Leib und Seele, liebte den Trunk und bedurfte Geld. Ihm wollte man eine ansehnliche Belohnung versprechen, wenn er den Leichnam nähme und in den nächsten Kanal würfe. Liebe und Schmerz machten noch manche Einwendungen dagegen, aber Notwendigkeit drang endlich durch. Die Alte ging, den Kerl aufzusuchen. Aber schrecklich war die Antwort, mit welcher sie wiederkam. Denn kaum hatte dieser Bösewicht vernommen, was er tun sollte, so übersah er auch schon die Verlegenheit ganz, in welcher die beiden Frauenspersonen sich befinden müssten. War zur Wegschaffung des Leichnams zwar erbötig, forderte aber zum Lohn dieses Dienstes, dass seine Gebieterin seinen viehischen Lüsten sich überlassen sollte. Vergebens hatte die Aufwärterin ihm Geld über Geld versprochen, vergebens sich selbst zur Befriedigung seiner Wollust angeboten, vergebens auf sein Hohngelächter eine jüngere Liebschaft zu verschaffen sich verbindlich gemacht. Er blieb bei seinem Begehren, und sie mußte die Nachricht überbringen. Mit äußerstem Abscheu lehnte das Mädchen diesen Vorschlag ab. Der Bediente ward selbst gerufen. Sie bot ihm zum Geschenke alles an, was sie von barem Gelde besaß. Sie bot ihm sogar ihre Juwelen, die, da sie eine Russin war, auf hohem Wert sich beliefen. Sie erklärte sich mit der möglichsten Entschlossenheit, dass sie in sein voriges Verlangen nie willigen werde. Aber der verstockte Nichtswürdige beharrte auf seiner Bedingung und drohte endlich, als das Weigern ihm zu lange währte, sogleich hinzugehen und der Obrigkeit alles anzuzeigen. Jetzt, da der Jammer immer größer wurde, der Morgen nicht mehr fern war, jener Bösewicht sich wirklich bereits zum Weggehen anschickte, entfernte ihn die Alte noch auf einige Augenblicke und fiel ihrer Pflegetochter weinend zu Füßen. Sie stellte ihr die Größe und Nähe der Gefahr, die Leichtigkeit, sich zu retten, das Verschwiegenbleiben einer zwiefachen Schmach vor. Sie erinnerte sie an die Dankbarkeit, die sie ihr schuldig sei, an die Knute, die ihr als Unterhändlerin unausbleiblich drohe, und an den Verlust des eigenen Glücks und aller väterlichen Liebe. Kurz, sie brachte es endlich dahin, dass das arme Geschöpf nachgab und zitternd, wie ein Opfertier, in einen Schritt willigte, stattdessen sie nachher lieber zweifachen Tod erwählt hätte. Der Leichnam ward nun fortgeschafft. Niemand erriet am anderen Morgen, als er gefunden ward, sein wahres Schicksal. Aber jener Bediente, im Besitz zweier so wichtiger Geheimnisse, konnte nun fortan so viel Geld bekommen, als er wollte, und ergab sich eben daher dem Trunke immer stärker. Als er nach Verlauf von ein paar Monaten schon oft mit Angabe gedroht und, was er verlangte, auch wirklich ertrotzt hatte, saß er einst, wie gewöhnlich in einer Kabacke oder Schenke und zechte mit seinen Gefährten, bis er halb sinnlos wurde. In diesem Zustande fragten ihn die Kameraden, denen schon längst sein Überfluss an Gelde bedenklich geschienen hatte, um die Ursache seines vermehrten Wohlstandes. Aller Besinnungskraft für die Zukunft jetzt verlustig, antwortete er ihnen mit einer Menge Großsprechereien. Und um ihnen sein Glück recht begreiflich zu machen, um ihre Zweifel zu widerlegen, schickte er alsbald einen von den Aufwärtern zu der Tochter seines Herrn und ließ ihr entbieten, sie solle sogleich kommen und 20 Rubel ihm mitbringen. Das arme Mädchen, unwissend, wie sie sich anders helfen könne, sendete ihm dieselben wirklich. Aber dieser Schändliche, unzufrieden, dass sie nicht selbst komme, schickte das Geld zurück und verlangte, sie solle es ihm eigenhändig überbringen. In immer wachsender Verlegenheit glaubte die Unglückliche, Gewinn werde ihn besänftigen und verdoppelte daher die Summe. Doch eben dadurch ward das Ungeheuer nur noch mehr aufgebracht, und er ließ ihr drohen, alles, was er wisse, zu entdecken, wenn sie nicht sogleich sich einstelle. Umsonst sträubte sich die Bedauernswürdige gegen diesen schmählichen Gang. Jene alte Kupplerin, die sich nun selbst seit geraumer Zeit schon mit dem Bedienten verstand, drang abermals in sie. Und sie ging. Als sie in die Schenke kam, überhäufte sie der sinnlose Trunkenbold mit den härtesten Vorwürfen. Sie suchte sich auf die sanftmütigste Art bei ihm zu entschuldigen, aber er hörte nicht darauf, nannte sie eine Hure und schlug sie. Dieser Schimpf in so vieler Personen Gegenwart unter den Augen der niedrigsten Klasse von Menschen ihr zugefügt, war allzu groß und überstieg alles bereits Erduldete. Erst rollten ihr einige Tränen von der Wange herab, dann eilte sie schnell hinaus. Ein Licht stand ihr draußen im Wege. Vom Schmerz ganz außer sich begriff sie dasselbe und steckte von niemandem bemerkt die hölzerne Kabacke beim Eingang in Brand. Das Feuer fraß sogleich um sich, das trockene Gesparre loderte wie Schwefel auf, die Wache eilte zu spät herbei. Alles Löschen war vergebens. Die Schenke verbrannte und, schrecklich genug, alle in ihr befindlichen Trunkenbolde, 12 an der Zahl. Man hätte gewiß der eigenen Unvorsichtigkeit dieser Menschen die Schuld des ganzen Unglücks beigemessen, aber die Täterin trat sogleich zur Wache, überlieferte sich ihr und bekannte, was sie getan habe. Man verhaftete sie, untersuchte den ganzen Vorfall und überschickte eine genaue Erzählung davon an die Monarchin. In Deutschland wäre für die Verbrecherin Lebensfristung unmöglich gewesen. Aber Katharina sprach, die Tochter des Kaufmanns, weil sie nach und nach wider ihre Grundsätze zu einer Handlung verleitet wurde, die sie endlich in ganz sinnloser Verzweiflung begangen habe, solle auf 1 Jahr lang ins Kloster gehen und dort ihre Sünden bereuen. Die alte Aufwärterin hingegen, die Urheberin aller dieser Verbrechen, solle die Knute zum Tode erhalten. Der Vater nur einen Verweis für seine Härte, denn das Schicksal seiner Tochter bestrafe ihn schon hinlänglich, wenn nicht überscharf. Alles dies ward vollzogen. Nach Verlauf jener Büßungszeit ließ das arme Mädchen auf ihr eigenes Verlangen sich einschleiern für immer. Die geopferten Kinder. In der Neumark lebte vor einigen Jahren ein Schäfer, ein Mann, der bei allen, die ihn kannten, den Ruf eines ehrlichen, stillen, frommen Mannes hatte und ihn auch wirklich verdiente. Vielleicht ein wenig allzu still, allzu fromm, denn er war ein Herrnhuter. Einst, als er auf dem Felde hinter seiner Herde ging, gesellte sich zu ihm der Schulmeister des Dorfs, sein Freund und Glaubensgenosse. Ihre Gespräche lenkten sich bald von häuslichen Gegenständen auf Angelegenheiten der Religion und des Herzens. Und der Schäfer konnte nicht Worte genug finden, wie glücklich er sich jetzt in diesem Punkte fühle. »Endlich«, sprach er mit innigem Ton, »hat Gott mein Gebet erhört, hat mir nach manchem harten Kampf seinen Frieden geschenkt, hat mich des wahren Glaubens teilhaftig werden lassen. Oh, wie wohl mir dabei ist, wie ganz gewiss ich mit keinem Fürsten tauschen würde.« Er fuhr noch lange in diesem Tone fort, bis er ein gewisses Kopfschütteln bei dem Schulmeister bemerkte, das ihn Wunder nahm und nach dessen Ursache er fragte. »Es ist wohl recht gut, lieber Bruder, um eine solche Seelenruhe«, war jenes Antwort. »Auch zweifle ich nicht, dass es ganz heimlich in deinem Herzen stehen mag. Aber unser jetziger Glaube, so ganz lauter wie der Glaube der Alten mag er doch wohl nicht sein.« »Und warum sollte er das nicht, lieber Bruder? Ich habe ja so andächtig zu Gott gebetet, so ganz in die Wunden des Lammes mich geflüchtet und empfinde auch dafür so eine Heiterkeit, so eine Gewissheit meiner Versöhnung.« »Alles schon gut, recht gut, aber den Glauben der Patriarchen, den Glauben Abrahams, der Gott seinen einzigen Sohn darbrachte, wer kann den jetzt noch zu besitzen hoffen?« Hätte der Schulmeister auch nur den hundertsten Teil der Wirkung sich gedacht, den diese unglücklichen Worte auf den armen Schäfer hatten, gewiß würde er sich vor ihnen sorgfältig gehütet haben. Traurig, in tiefe Gedanken versenkt, in seinem Glauben erschüttert, ging dieser nun den ganzen Tag seiner Herde nach, hörte und sah nichts rund um sich her, erwiderte, als er heimkam, nur kalt die Liebkosungen seiner Gattin und Kinder, verschmähte unter dem Vorwand einer Unpässlichkeit sein kleines Abendbrot und hielt selbst seine Betstunde ohne Freudigkeit. Die Ruhe seiner Seele, seine feste Zuversicht auf göttliche Gnade war verschwunden. Tausendmal las er in der Bibel das 22. Kapitel des ersten Buches Moses von der Aufopferung Isaaks. Sie war sein einziger Gedanke, des Tags über und wenn er schlaflos auf seinem Lager lag. Sie war sein Traum in jedem Morgenschlummer. Rasch fuhr er dann auf und flehte mit gefalteten Händen, mit unterdrücktem Schluchzen und desto häufigeren Tränen zu Gott, auch ihn mit dem Glauben Abrahams zu beseligen. So rang er ein paar Wochen lang und achtete sich endlich ganz mit dem Heldenmut gestärkt, den die Aufopferung seiner Kinder erforderte. Seit geraumer Zeit war er nicht freudiger und heiterer aufgestanden als an dem Morgen dieses dazu festgesetzten Tages. Seine Gattin merkte solches und freute sich dieser Änderung. Er selbst verrichtete seine Hirtenarbeit mit größter Genauigkeit und kam dann heim, sein eigenes Vieh zu melken. Er war Vater von 3 Söhnen und bisher immer der beste Vater gewesen. Seine Kinder liebten ihn daher zärtlich und folgten ihm, wo er ging und stand, fleißig nach. Vorzüglich pflegte der Kleinste, sein Augapfel, ein Knabe von 2 bis 3 Jahren, ihm beim Melken nachzulaufen, mit der Bitte, dass er ihn doch in die Gelte setzen und ihn hin und her schaukeln möchte. Alle diese Kleinigkeiten geschahen auch heute. Dann aber, als er alle Pflichten des ganzen Tages erfüllt zu haben glaubte, entfernte er unter irgendeinem Vorwand seine Frau, rief seine 3 Söhne zu sich und verschloss sich mit ihnen in der Stube. Kaum hatte er dies getan, als er eine Axt ergriff und damit dem Ältesten von ihnen den Kopf zerspaltete. Dem Zweiten, der erbärmlich zu schreien anfing, widerfuhr sogleich ein Gleiches. Aber der Jüngste, der ängstlich seine Füße umschlang, mit Tränen ihn nicht auch zu töten bat, erschütterte auf einige Minuten seinen festen Entschluss. Es war sein Liebling, sein jüngster, sein letzter. Zwei Opfer hatte er, seinem Bedünken nach, Gott schon dargebracht. Der Arme bat so innig. Alles dies, gestand er nachmals oft, bewegte das Innerste seines Herzens. Er betete aufs Flehentlichste zu Gott, ihn mit Kräften auszurüsten, und das Werkzeug des Tötens entsank aus seiner Hand. Aber der Gedanke, was opfere er denn eigentlich Gott, wenn er nicht auch sein Letztes und Liebstes ihm opfern wolle, gab ihm endlich Mut genug, Vaterherz und Menschenschwäche zu überwinden. Und der arme Knabe sank mit zerschmettertem Haupte zu Boden. Ganz gelassen hob er nun alle drei Leichen von der Erde empor, trug sie auf sein Bett und zog die Decke über sie. Allein das Geschrei der Unglücklichen war bis zur Mutter gedrungen. Sie lief erschrocken herzu und verlangte, da sie die Stubentür verschlossen fand, so ungestüm hereingelassen zu werden, dass er ihr endlich, obschon mit den Worten »Ach, bleib draußen, Mutter, es ist des Elends bereits genug darin«, aufmachte. Ihr Entsetzen beim Anblick des Blutes in der Stube, ihr noch größeres bei Wegreißung der Decke, können Gedanken nur mühsam, Worte unmöglich fassen. Seine Ruhe hingegen blieb unerschüttert. Er weinte auf ihre Leichname, aber er blieb dabei, es sei verdienstlich, sie geopfert zu haben, ließ sich willig ins Gefängnis führen und behauptete auch dort seine Gelassenheit. Was seinen Richtern zu Ehre macht, ist, dass sie nicht auf Todesstrafe, sondern auf lebenslängliches Zuchthaus stimmten. Und König Friedrich, als er dies Urteil unterschreiben sollte, strich auch jenes Wort noch aus und setzte dafür Tollhaus. Französischer Justizmord. Von der ehemaligen französischen Kriminaljustiz, ihren mannigfaltigen Gebrechen und vorzüglich ihrer allzu großen, allzu raschen, allzu buchstäblichen Strenge, ist schon so manches geschrieben, so manches Beispiel gesammelt worden, dass man leicht mit dieser letzteren Arbeit ganze Alphabete füllen könnte. Umsonst verhallte in diesem Punkte Voltaires sonst so allgeachtete Stimme. Seine Beredsamkeit konnte höchstens nur ein paar einzelne Unglückliche retten, und noch gewöhnlicher ihrem Leichnam nur zu einem ehrlichen Begräbnis verhelfen. Im Ganzen blieb alles beim Alten. Folgende Anekdote, die für eine Ballade und theatralische Bearbeitung vielleicht kein undankbarer Stoff gewesen wäre, ist, soviel ich weiß, noch nirgends gedruckt und ungezweifelt wahr, denn ich verdanke sie der Erzählung eines Augenzeugen, der den Unglücklichen selbst zum Tode führen sah. Im Jahre 1755 lebten unter den 7 bis 8 mal 100.000 Menschen, die Paris bewohnen, auch ein junger Schlossergeselle und sein Mädchen. Ein fleißiger, braver, geschickter und nach Landessitte recht herzlich in seine Schöne verliebter Bursche, sie eine ehrliche Dirne, die sich durch Nähereien recht artig ihren Unterhalt erwarb, die, trotz dieses oft zweideutigen Gewerbes und trotz ihrer Unabhängigkeit als elternlose Waise, doch völlig bei unbescholtenem Rufe blieb, von allen ihren Bekannten geschätzt wurde und ihren Josef, so hieß jener Bursche, von ganzer Seele lieb hatte. Beide glaubten bereits dem Zeitpunkt ihrer Verbindung nahe zu sein, sahen sich alle Tage und hatten sich schon ziemlich zu ihrer Wirtschaft vorbereitet. Eines Morgens ward der junge Mann in ein Haus, dicht an der Wohnung seines Mädchens gerufen, um ein zugeworfenes Schloss wieder aufzusprengen. Er tat dieses und wollte wieder heimgehen. Als ihm sehr natürlich der Gedanke befiel, hurtig ein paar Augenblicke zu seiner so nahen Geliebten hinaufzuschlüpfen und sich, wie sie geruht habe, zu erkundigen. Gedacht getan, sie wohnte im 5. Stockwerk. Ihr Vorhaus pflegte verschlossen zu sein, der junge Schlosser klingelte daher auch jetzt, aber er klingelte lange vergebens. Ein so früher Ausgang schien ihm verdächtig, und es erwachte bald die eifersüchtige Besorgnis, wie, wenn sie sich vielleicht mit Fleiß verschlossen, dich gesehen, wohl gar irgend etwas Unrechtmäßiges dir zu verbergen hätte. Ein solcher Argwohn im Kopf eines Alt- oder Neufranken ist immer ein schlimmer Gast. Auch Josefs Verdacht ward mit jedem neuen Klingelzug stärker. Er legte sein Ohr dicht an ein paar Spalten in der Tür und glaubte, nach der gewöhnlichen Art der Selbstquäler, wirklich darin ein Flüstern und Rascheln zu vernehmen. Natürlich, dass durch alles dieses seine Unruhe trefflich wuchs. Er sann bereits hin und her auf Rache, und endlich fiel es ihm ein, dass er ja soeben durch ein günstig scheinendes Ungefähr sein Handwerkszeug bei sich habe. Wie, dachte er, wenn ich mich nun dessen zur Eröffnung dieser Tür bediente? Ist meine Braut treulos, so verdient sie Beschämung, und unser Handel ist geendigt. Ist sie unschuldig, so bitte ich um Verzeihung, und sie vergibt meiner Eifersucht und meiner Liebe willen. Aber wie, wenn sie noch schliefe? Müsste doch wahrlich ein Totenschlaf sein, und zudem wäre ja dem Bräutigam auch wohl solch eine Überraschung vergönnt. Noch während dieses ungesprochenen Monologs bediente der Eifersüchtige sich bereits seines Handwerkszeugs, eröffnete ziemlich leise die Tür, fand das Zimmer offen und huschte hinein. Jetzt erkannte er seinen Verdacht unbegründet und fand, dass sein Mädchen wirklich schon ausgegangen sei. Er wollte sich daher sogleich wieder entfernen, als ihm auf ihrem Arbeitstische ein kleines, niedliches, verschlossenes Kästchen in die Augen fiel. »Was ist das?« setzte er seine Gedankenreihe fort. »Noch nie sah ich dieses Kästchen bei ihr. Es ist so leicht. Höchstens können einige Papiere darin verwahrt sein. Ich will einen Scherz machen, will es mitnehmen. Wenn sie es vermisst, auf wen wird sie wohl raten? Sicher wird sie zu mir kommen, wird mir es klagen. Ich lasse sie dann ein wenig in der Angst zappeln.« Zeige es ihr endlich, mache den argwöhnischen, vermute Liebesbriefchen darin und so weiter. Kurz, ich will es mitnehmen. Auch diesen Einfall vollführte er, machte ganz geschickt die Saaltür wieder zu und entfernte sich, von niemandem im ganzen Hause, wie er glaubte, bemerkt. Kurz darauf kam die Näherin heim. An der Saaltür spürte sie nichts. Aber beim ersten Eintritt ins Zimmer vermisste sie sogleich ihr Kästchen, denn gerade dessentwegen kam sie wieder nach Hause. Es waren Spitzen von einigen hundert Livrees an Werte darin. Sie hatte solche vorher schon zu der Herrschaft, der sie gehörten, und von welcher sie dieselben zum Ausbessern erhalten, nach Hause tragen wollen, aber unglücklicherweise über anderen Dingen sie vergessen. Jetzt, wo sie verschwunden waren, erhob sie ein lautes Geschrei. Im ganzen Hause lief sie herum, erzählte jedermann, dass sie bestohlen worden sei, fragte, ob man keine Spur von den Dieben ihr geben könne, und überließ sich bei einem Verlust, der ihr so unersetzlich schien, der äußersten Verzweiflung. Der Wirt, als er von ihrem Unfall erfuhr, schickte aus Mitleid sowohl gegen das arme Mädchen als aus Sorge über den guten Ruf seines Hauses, sogleich nach einem Polizeikommissar. Es ward die strengste Untersuchung in allen Stockwerken angestellt, aber man fand natürlicherweise das Kästchen nirgends. Bei den sämtlichen Hausgenossen ward nun nachgeforscht, ob sie nicht irgendjemand kommen oder weggehen gesehen hätten. Aber auch hier wollte sich ebenso wenig irgendeine Spur finden. Und die Gerichtspersonen waren schon im Begriff, sich zu entfernen, als eine Strumpfstrickerin, die diesem Hause gegenüber ihren Laden hatte, durch das Getümmel herbeigelockt ward und von dem Vorfall hörte. »Ja, nun«, fing sie ganz in ihrer Unschuld an, »jemanden hätte ich doch wohl unterdessen ins Haus hinein und wieder herausgehen sehen. Jemand, der allerdings oben gewesen sein muss, aber unmöglich der Dieb sein wird.« Man fragte sie, wer das gewesen sei. der Jungfrau ihr Bräutigam. Er blieb ein geraumes Weilchen darin. Bei diesen Worten erblaßte das arme Mädchen und versicherte, dass der gewiss nichts ihr weggenommen habe. Aber der Polizeibeamte behauptete sogleich, dass auch bei ihm Nachforschung geschehen müsste. Man ging hin. Er war abermals ausgegangen, doch man durchstöberte seinen Verschlag. Und siehe da, das vermisste Kästchen, nur ganz leicht in seiner Wäsche versteckt, fiel bald in die Hände der Suchenden. Sogleich folgte die Wache an den Ort ihm nach, wo er hingegangen war. Der arme Jüngling staunte nicht wenig, als er sich verhaftet sah. Doch er schien wieder guten Mutes zu werden, als er hörte, warum dies geschehe. Er erzählte sogleich alles, was wir kurz vorher auch erzählt haben, gestand, dass er die Saaltür aufgemacht, das Kästchen mitgenommen und einen Spaß mit seinem Mädchen haben wollen. Aber er erschrak schon ein wenig, als man ihm versicherte, dass vor Gericht ein solcher Spaß nicht gelte, sondern dass auf die Aufsprengung einer Tür in des Inwohners Abwesenheit und auf die Entwendung einer schon weit geringfügigeren Sache nichts Geringeres als der Strang stehe. Er entschuldigte sich zwar, dass dies alles seiner Absicht halber für keinen Diebstahl gelten könne. Er erbot sich zu dem feierlichen Eide, dass er jetzt erst erfahre, was in diesem Kästchen, dessen Schloss er nicht einmal angerührt habe, enthalten sei. Aber man erwiderte, dass dieses eine leichte Ausrede jedes Spitzbuben sein würde und ein falscher Eid bei einem solchen Fall gar leicht sich schwören lasse. Kurz, der peinliche Prozess nahm in aller Förmlichkeit seinen Anfang. Jetzt entfiel dem Ärmsten das Herz. Umsonst gab ihm sein bisheriger Meister, umsonst jeder seiner Bekannten das Zeugnis des unsträflichsten Lebens. Umsonst warf sich sein verzweiflungsvolles Mädchen zu den Füßen seiner Richter. Umsonst schienen selbst diese, so wie ganz Paris, von seiner Unschuld überzeugt zu sein. Der tötende Buchstabe des Gesetzes ging aller anderen Rücksicht vor. Und wenige Tage darauf beschloss der Unglückliche, am Galgen sein Leben. Die Seelenfolter. Bei einer sehr großen jüdischen Diebesbande, die sich um das Jahr 1733 im fränkischen Kreise furchtbar genug zu machen wußte und die endlich in Coburg beim Einbruch in eine dortige Goldfabrik entdeckt wurde, zog man unter anderem auch einen gewissen Moses Hojum ein. Das Geständnis seiner Mitgenossen sowohl als auch eine Menge anderer Umstände zeigten deutlich, dass er nicht nur Helfershelfer und Teilnehmer, sondern auch Anstifter und Oberhaupt von fast unzähligen Räubereien gewesen sei. Nichts fehlte zur Gewissheit noch als sein eigenes Geständnis, aber eben dasselbe war auf keine Art und Weise von ihm zu erhalten. Ob man ihm drohte oder zuredete, ob man ihm zehnfach verhörte, ob man das Bekenntnis seiner Mitgefangenen ihm vorlas, ob man sie persönlich ihm unter die Augen stellte oder durch ihre Vorwürfe und Vorstellungen ihn zum Mitgeständnis aufforderte, ob man endlich auch sogar zur Folter schritt und hart genug damit gegen ihn verfuhr. Nichts half. Er beharrte auf seiner Unschuld und auf dem hartnäckigen Leugnen. Eben dieser Moses Hojum hatte ein Weib, das noch jung und hübsch, auch bei allen jenen Diebstählen wenig oder fast gar nicht mit beschwert war, höchstens ein paar Kleinigkeiten von Mitwissenschaft, Hehl und Verkauf konnten ihr, ja auch das nicht ganz erwiesen, beigemessen werden. Und die Haft, in welcher sie gehalten wurde, war daher auch weit gelinder als die Haft der übrigen. Dieses Weib liebte Moses auf das Innigste. Von sich sprach er fast nie. Aber sie war der Gegenstand seiner zärtlichen Bekümmernisse. Für sie sparte er sich von dem wenigen Gelde, das er zum Unterhalt erhielt, beinahe die Hälfte ab. Für sie nur bat er bei jeder Gelegenheit und fragte jeden Tag, wie es ihr gehe, ob man ihr auch ein Leid zugefügt habe und so weiter. Einst, als er wieder diese Frage ergehen ließ, ward der Kerkermeister aufmerksamer als bisher, dachte ein wenig nach, ging dann zum Vorsitzenden der Gerichte und versicherte, nun habe er das Marterinstrument gefunden, welche dem Räuber gewiß sein Geständnis entreißen solle. Er begehre nichts als die Erlaubnis, die junge Heujum im Nebenzimmer ihres Mannes stäupen zu lassen, dass er die Anhörung ihrer Wehklage und ihre Verschonung überhaupt durch sein Geständnis gewiß abkaufen werde. Dafür sei er Bürge. Diese grausame Erlaubnis ward ihm erteilt. Noch den Abend kündigte man Heujum jene Seelenfolter für den nächsten Morgen an. Er erblaßte und erschrak. Er weigerte sich, Speise zu sich zu nehmen, und brachte die ganze Zwischenzeit versenkt in unbeschreiblicher Traurigkeit zu. Noch schwieg er, aber als die bestimmte Stunde kam, als er wirklich das Jammergeschrei seines Weibes vernahm, da bat er um Gottes Willen nur damit einzuhalten, weil er gern alles gestehen wollte, und was keine körperliche Qual von ihm erpresst hatte, erpresste Liebe in der ersten Minute. In einem Brief von C. datiert, ohne Unterschrift, erhielt ich diese Anekdote. Sie sei, sagte der Briefschreiber, aus einer damals öffentlich gedruckten, aktenmäßigen Nachricht und buchstäblich wahr. Da ich diese gedruckte Nachricht nie sah, so kann ich freilich die Anekdote selbst auch nur unter der Bürgschaft liefern, mit welcher ich sie empfing. Wenn sie aber pünktlich wahr ist, wie mir aus Angabe der Namen des Orts und der Jahreszahl scheint, so ist sie immer kein ganz unverächtlicher Beitrag, nicht etwa zur Macht der Liebe, selbst über rohe Seelen, denn diese Macht ist längst unbezweifelt, sondern auch zu der traurigen Wahrheit, wie ungerecht oft Richter verfahren können, indem sie der Gerechtigkeit einen Dienst zu leisten glauben. Der Schieferdecker, eine ganz wahre Geschichte. Ein Schieferdecker und sein Sohn bestiegen einen hohen Kirchturm, um am Knopfe desselben eine Ausbesserung vorzunehmen. Der Vater, der schon seine 50 Jahre haben mochte, übrigens aber noch rüstig und gesund war, klimmte voran. Sein Sohn folgte. Die große Menge Volk, die von unten zusah, freute sich anfangs, denn das Klettern ging eine geraume Zeit hurtig und gut vonstatten. Aber desto grässlicher war auch das Geschrei, das plötzlich entstand. Denn sieh da, ganz nahe am Knopfe schon, glitt der jüngere Mann plötzlich aus und stürzte herab. Durch den Fall von dieser furchtbaren Höhe zerschmetterte er sich dergestalt die Hirnschale, daß, als man herbeisprang und ihn aufhob, schon nicht mehr die mindeste Spur vom Leben sich zeigte. Der Vater stieg indes unverdrossen weiter, vollbrachte seine Arbeit und kam nach ein paar Stunden wieder herunter, so ernst und gefaßt als nur möglich. Von allen Seiten umringte ihn nun das Volk. Alle beklagten ihn. »Armer Mann! Armer Vater«, riefen wohl 100 auf einmal, »wisst ihr schon, wie es mit eurem Sohn steht?« »Dass er tot sein wird, tot sein muss«, erwiderte er ziemlich gelassen. »Beim Sturz von einer solchen Höhe hinab bleibt man freilich nicht lebendig.« »Aber um Himmels Willen, wie ward euch denn, als ihr seinen Fall merktet?« »Wie's einem Vater werden muß, wenn er seinen Liebsten, seinen einzigen Sohn, einbüßt. Ganz unerwartet kommt uns zwar allerdings ein solcher Fall nie. Wir steigen immer mit der Besorgnis hinauf, nicht lebend wieder herabzukommen.« »Und wann, wie, wo merktet ihr sein Unglück zuerst?« »Oh, zeitig genug. Noch 2 oder 3 Sekunden eher, als er stürzte.« »Wie? Was sagt ihr? Eher noch?« »Nun ja doch, ja. denn um euch aus dem Traume zu helfen, mein Sohn fiel nicht so wohl. Ich selbst warf ihn hinunter. Ein lauter Schrei des allgemeinen Entsetzens erscholl. Gott, Gott, rief alles, wie war denn das möglich? Das will ich euch wohl erklären. Und zwar, wie ich hoffe, recht deutlich. Vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht auch nicht, aber kurz, bei unserer Hantierung ist es Sitte und Regel. Der Ältere, der Geübtere, steigt voran. Der Jüngere kommt hinten nach. So wie eine Leiter befestigt worden, wird die andere aufgesetzt und unten angebunden. Das ist nicht schwer. Aber dann steigt der Vorderste auf dieser halb befestigten Leiter höher und knüpft sie oben ebenfalls an. Und dies ist die Hauptsache, wie ihr leicht begreifen werdet. Als ich heute nun eben im Begriff war, dieses auf einer der allerhöchsten Leitern zu tun, hörte ich plötzlich hinter mir den Ausruf meines Sohnes, »Ach, Vater, Vater, wie wird mir? Alles schwarz vor den Augen, ich sehe nicht mehr, wo ich bin.« Sofort schlug ich hinten mit dem rechten Fuß auf gut Glück aus, traf ihn richtig gerade vorm Kopf, und er flog herab, ohne auch nur noch einen Laut von sich zu geben. »Entsetzlich, entsetzlich, abscheulicher Bösewicht! Warum tatet ihr das?« »Nun, nun, nur Gemach, so ganz abscheulich glaube ich doch noch nicht gehandelt zu haben. Bei unserem Handwerk kommt alles darauf an, dass wir nicht schwindlig werden. Wer dieses Unglück hat, in einer gewissen Höhe hat, wo er sich nicht setzen, nicht anhalten, nicht eine geraume Zeit ausruhen kann, der ist verloren, verloren ohne Rettung. Dies war heute meines Sohnes Fall. Da, wo ihm schwarz vor den Augen ward, ließ sich an kein Widerlicht werden denken. Zwei oder drei Sekunden später stürzte er unausbleiblich hinab. Aber ehe er stürzte, griff er auch gewiß in letzter bewusstloser Todesangst nach der unbefestigten Leiter, auf welcher ich stand, wollte sich anhalten an ihr. Sie gab nach und wir stürzten dann beide hinunter. Dies alles sah ich in jenem Augenblick unbezweifelt voraus. Dem wollte ich vorbeugen, und deshalb gab ich ihm rasch den Stoß, der ihn herabwarf und der mich gerettet hat, wie ihr seht. Sagt mir alle, die ihr vorhin auf mich als einen Bösewicht schmähet, hätte es seinem hilflosen Weibe, seinen unerzogenen Kindern, deren Versorgung mir nun obliegt, ja, hätte es ihm selbst etwas geholfen, wenn ich zugleich mit ihm umgekommen wäre? Mich zu opfern für ihn, das könnte Vaterpflicht gewesen sein, doch mich nutzlos zu opfern nebst ihm, das, dünkt mich, konnte niemand fordern. Und das bin ich auch erbötig, durch Geistliche und Gerichte entscheiden zu lassen. Wohl zwei Minuten durch war eine dumpfe Stille um ihn rundherum. Was ihm zu antworten sei, wußte niemand. Endlich erwachte doch der allgemeine Unwille wieder, und man begehrte seine Verhaftung. Sie geschah, doch auf eine leidliche, anständige Art. Beim ordentlichen Verhöre fuhr er fort, einzugestehen, was sonst kein anderer ihm Schuld gegeben haben würde. Seine Tat ward höhernorts einberichtet, und es ging seinen Richtern, wie es der Volksmenge gegangen war. Sie schauderten anfangs zurück, überdachten sich seine Lage und die Gründe, nach welchen er gehandelt hatte, genauer, und mußten gestehen, er habe nach einer zwar grässlichen, doch richtigen Logik geschlossen, habe eine grausame und doch bewundernswürdige Gegenwart des Geistes bewiesen. Und ihr einstimmiges Urteil war, dass er aller Haft und Strafe zu entlassen sei. Mord an seiner Frau, um ihre Seele zu retten. Auf einem Dorfe, ungefähr eine starke Meile von Dresden, Birnichen mit Namen, lebte vor wenig Jahren ein Bauer namens Heine. Er besaß einiges Vermögen und einen unbescholtenen Ruf, solang er ledig blieb. Aber kaum war er verheiratet, als ihn die Eifersucht seiner Frau oft aus dem Hause trieb und die Gesellschaft seines Schwiegervaters zu Trunk und Spiel verleitete. Er verließ nachher zwar den Ort, wo er bisher gelebt hatte, und kaufte in einem anderen Dorf ein ansehnliches Gut, doch da er auch hier sein unordentliches Leben fortsetzte und da weder er selbst noch seine Frau der Landwirtschaft sich tätig annahmen, so gerieten sie von Tag zu Tag in mehreren Verfall ihres Vermögens. Die Schuldner klagten, der Tag der Hilfsvollstreckung war bereits angesetzt. Seine Brüder, die wohlhabend und bis jetzt seine letzte Hoffnung gewesen waren, sagten sich von ihm los, und sein Ruin war entschieden. Doch alles dies war nur geringes Leiden gegen einen andern täglichen Verdruß. Seine Frau nämlich, die den Gedanken der herannahenden Armut noch weit weniger als er selbst ertragen konnte, unterließ nicht, ihn jeden Augenblick mit Vorwürfen zu überhäufen. Er allein, hieß es, habe sie in dieses unübersehbare Elend gestürzt, wo der Bettelstab, wo Schimpf und Qual ihr erwarteten und wovon nur ein freiwilliger Tod sie erlösen könne. Nächstens sei sie entschlossen, denselben sich anzutun, denn unmöglich könne dort, wenn sie auch ungerufen komme, ein so großer Jammer ihr bestimmt sein. Wohl aber müsse die ganze Last ihrer Verdammung immer und ewig auf demjenigen ruhen, der sie zu diesem Schritte gedrängt habe. Diese letzte Drohung erschütterte ihn tief. Er hörte sie so oft und mit so ernstlichem Tone wiederholt, spürte in seiner Gattin übrigen Handlungen einen mit jedem Tage so sichtlich wachsenden Tiefsinn, dass er an der Wahrheit ihres Entwurfs nicht zweifeln konnte und fühlte daher das Besorgnis eines traurigen Endes auch täglich bei sich gemehrt. Vorstellungen aus Gründen der Religion wirken tiefer als alle irdischen. Das ist eine gewöhnliche und auch hier bestärkte Wahrnehmung. Ihn, der bisher mit ruhiger Gelassenheit sich dem Abgrund der äußersten Dürftigkeit genähert hatte, war der Gedanke, Schuld am Verderben einer Seele, zumal der Seele seiner Frau zu sein, war die Vorstellung von der Anklage in jenem Leben so schrecklich, dass er alles zu tun beschloss, um solcher, es sei auf welche Art es wolle, loszuwerden. Der Verlust seines eigenen Lebens, wo er nur Elend und Gewissensbisse seiner warten sah, war ihm hierbei eine Kleinigkeit, und es hob sich im Innern seines Herzens ein Gedanke, der bald zum Vorsatz ward, zum festen Vorsatz, seine Frau umzubringen, ehe sie selbst Hand an sich lege. Zuvor aber, da nicht Hass, sondern wahre Liebe zu diesem schrecklichen Vorhaben ihn verleitete, auch alles zu tun, was ihre Seele zu retten dienlich wäre. Sein erstes Bestreben ging nunmehr dahin, ihr wieder Hoffnung zur Verbesserung ihrer Glücksumstände zu machen. Es gelang ihm durch falsche Nachrichten, die er ihr von seinem Advokaten und von seinen Brüdern brachte. Die arme Unglückliche glaubte bald, was sie so eifrig wünschte, und fing an, sich von Neuem aufzuheitern. Kaum merkte er dies, als er ihr vorschlug, das heilige Abendmahl zu genießen. Auch dazu war sie willig, und beide empfingen es mit möglichster Andacht. Er betete selbst mit ihr, sprach viel vom Sterben, kurz, tat alles, was seiner Einfalt nach ihm fähig zu sein dünkte, sie unbemerkt und unwissend zu dem nahen wichtigen Schritt vorzubereiten. Indes nahte sich der zur Hilfsvollstreckung bestimmte Tag. Er wandte heimlich alles Mögliche an, um ihn noch zu entfernen, jedoch umsonst. Und als er nun alles verloren sah, setzte er den Abend vorher zur Vollbringung seines Vorhabens an. Er war in der Stadt gewesen und täuschte, als er heimkam, seine Frau von Neuem mit günstigen Nachrichten. Sie ging froh zu Bette. Er setzte sich vor dasselbe, sprach mit ihr von verschiedenen künftigen Einrichtungen, las ihr einige Kapitel aus der Bibel und einige Gebete vor, und so entschlief sie. Kaum sah er dies, als er zu dem bereitliegenden tödlichen Gewehr, einer geladenen Flinte, eilte. Er drückte diese auf sie los, und sie starb, ohne selbst zu wissen wie. Sein Rufen sowohl als der Schuss erweckten das Hausgesinde. Sein Geständnis setzte alle außer sich. Nur er blieb gelassen und schickte selbst nach den Gerichten, denen er sich willig gefangen gab, die ganze Zeit seiner Haft hindurch den ersten Mut beibehielt und endlich seine Strafe mit einer Unerschrockenheit litt, die jeden Zuschauer zum Mitleid bewegte. Wie viel hier Stoff zur Ausschmückung und Verschönerung vorrätig wäre, sieht jeder leicht. Mit Vorbeilassung alles dessen frage ich bloß, wo ist derjenige, der mir unwidersprechlich sagen kann, dass dieser arme Inquisit gut oder böse, mitleidig oder grausam gehandelt habe? Ob ein stärkerer Beweis gut gemeinter Liebe möglich gewesen sei? Und ob nicht ein solcher Fehltritt, der vor menschlichem Richterstuhl allerdings des Todes wert war, vor jenem höheren Tribunal ein verzeihlicher, wo nicht gar verdienstlicher Irrtum gewesen sein dürfte? O, ihr Kenner des menschlichen Herzens, ihr wollt zuweilen ein Fältchen desselben entwickeln, aber Millionen tausend entschlüpfen euch. Und ihr Aufzeichner menschlicher Begebenheiten, was gilt es? Bei eben erzählter Begebenheit stand in 12 Zeitungsblättern, den und den Tag ward gerichtet N.N. Er hatte liederlich sein ganzes Vermögen verschwendet und dann seine Frau umgebracht. Kein unwahres Wort. Und doch jedes so falsch.